Che, Lampico, mach nicht auf Gramm Kilo. Du redest hier grad mit Rap Rebelito. Noch Hotze in der Nase und Kacke in deinem Kilot. Also mach hier bitte nicht auf Last Action Hero. Du guckst meine Blogs, als wärst du im Kino. Dann hol dir noch Popcorn plus die Taquitos. Ich bin für Rap Deutschland einfach viel zu heiß, Mann. Deshalb sind die Weiber oben frei wie in einem Freibad. Des Kaisers neuen Kleider, alle Mann sind nackig. Banger rebellieren, wenn es kommt, wird es knackig. Machst du deinen Mund einmal auf zum Rappen, dann lach ich. Oder nein, machst du deinen Mund auf, dann kack ich. Ich seh fast jeden Gangster-Rapper, Hurensohn am Charten. Alle so kredibil wie die Blumen in meinem Garten. Machen draußen auf Ahmed zu Hause am Schachbrett. Banger rebellieren, wenn es rauskommt, dann klatscht es. Ich seh wie kaum einer Talk trifft. Abschaum, Hauptsache Ausländer, Black Slang. Macht euch bereit, der Dritter, Fünfter. Mein Album erscheint und fickt dann Mütter. Rap Rebellisi.